stehst du vor mir. Ich schließe meine Augen, dann bin ich bei dir. Du raubst mir meine Sinne in diesem heißen Spiel. Es ist eine Verdorbenheit, der ich verfiel. Mein Leben, du hast es erreicht. Es ist die Sucht nach dir, der keine andere gleicht. Du befehligst meine Triebe, ich glaube, bin so weit. Treffst mich wie ein Junkie in die Abhängigkeit. Ich werde dran verrecken, doch ich will nicht entziehen. Du lachst mich aus mit deinem Leib und ich geb's dir zurück. Du lachst mir meinen Willen, steht wieder Stück. Dich vermissen nach dieser Nacht. Du bist wie eine Droge, man wird nie wieder clean. Ich werde dran verrecken, doch ich will nicht entziehen. Du lachst mich aus mit deinem Leid und ich geb's dir zurück. Du raubst mir meinen Willen, steht für Stück. Du bist wie eine Droge.